Abschnitt 1 von Die Lady Macbeth des Mschensker Landkreises. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Lady Macbeth des Mschensker Landkreises von Nikolai Leskow. Übersetzt von Alexander Eliasberg. Kapitel 1. In unserer Gegend kommen manchmal so seltsame Charaktere vor, dass man sich ihrer nicht ohne tiefste Erschütterung erinnern kann, selbst wenn schon viele Jahre nach der letzten Begegnung mit ihnen vergangen sind. Zu solchen Charakteren zählte die Kaufmannsfrau Katerina Lwowna Ismailowa, die einst im Mittelpunkte eines grauenhaften Dramas gestanden hatte und bei unseren Gutsbesitzern unter dem treffenden Namen Lady Macbeth des Mschensker Landkreises bekannt war. Katerina Lwowna war nicht, was man eine Schönheit nennt, doch von angenehmem Äußeren. Sie war erst 24 Jahre alt, nicht sehr groß, doch schlank, hatte einen wie aus Marmor gemeißelten Hals, rundliche Schultern, einen prallen Busen, eine gerade feine Nase, schwarze lebhafte Augen, eine hohe weiße Stirne und schwarzes, sogar blauschwarzes Haar. Man verheiratete sie mit einem Landsmann, dem Kaufmann Ismailow aus Duskari im Kursker Gouvernement. Sie fühlte zwar keine Neigung zu ihm, Ismailow hatte aber den Antrag gemacht und sie durfte als armes Mädchen nicht wählerisch sein. Die Ismailows waren in unserer Gegend angesehen. Sie betrieben einen großen Mehlhandel, hatten auf dem Lande eine große Mühle in Pacht, einen einträglichen Garten vor der Stadt und ein schönes Haus in der Stadt und gehörten zu den wohlhabendsten Kaufleuten. Die Familie war obendrein nicht zu groß und bestand nur aus dem Schwiegervater Boris Timofejewitsch Ismailow, der schon an die 80 Jahre alt und seit langem verwitwet war, seinem Sohn Sinowij Borisowitsch, Katerinas Mann, der auch nicht mehr jung, über 50 war, und Katerina Lwowna selbst. Nach fünfjähriger Ehe hatte Katerina Lwowna noch immer kein Kind. Sinowij Borisowitsch hatte auch von seiner ersten Frau, mit der er 20 Jahre gelebt hatte, bevor er Katerina Lwowna heiratete, keine Kinder. Er hatte gehofft, dass Gott ihm wenigstens in seiner zweiten Ehe Kinder schenken würde, die seine Firma und sein Kapital erben könnten. Er hatte aber auch mit Katerina Lwowna kein Glück. Die Kinderlosigkeit machte Sinowij Borisowitsch großen Kummer, und nicht nur ihm allein, sondern auch dem alten Boris Timofejewitsch. Auch Katerina Lwowna selbst war darüber sehr traurig. Die tödliche Langeweile in dem verschlossenen Kaufmannshause mit dem hohen Zaun und den bösen Kettenhunden machte die junge Kaufmannsfrau oft erstarren, so dass sie Gott weiß, wie froh gewesen wäre, wenn sie ein Kindchen zu pflegen gehabt hätte. Dann hatte sie auch die ewigen Vorwürfe satt. Warum bist du diese Ehe eingegangen? Warum hast du dem Menschen sein Schicksal gebunden, du Unfruchtbare? Als ob sie tatsächlich ein Verbrechen an ihrem Manne, am Schwiegervater und am ganzen ehrbaren Kaufmannsgeschlecht begangen hätte. Bei allem Reichtum war das Leben Katerina Lwownas im Hause des Schwiegervaters öde und traurig. Sie kam fast nie aus dem Hause und selbst wenn sie mit ihrem Manne irgendwo in Kaufmannsfamilien Besuch machte, hatte sie wenig Freude daran. Es waren lauter strenge Leute, die immer beobachteten, wie sie aß, wie sie ging, wie sie stand. Katerina Lwowna aber hatte einen feurigen Charakter und war als Mädchen ein freies Leben gewohnt. Einst durfte sie mit den Eimern zum Fluss laufen, im Hemd am Landungssteg baden oder einen vorbeigehenden Burschen über die Gartenpforte mit Schalen von Sonnenblumenkernen überschütten. Hier ist aber alles anders. Der Schwiegervater und der Mann stehen in aller Herrgottsfrühe auf, trinken um 6 Uhr Tee und gehen gleich an ihre Geschäfte. Sie aber wandert von Zimmer zu Zimmer. Überall ist es so rein, so still und so leer. Vor den heiligen Bildern brennen die Lämpchen, und im ganzen Hause ist kein lebender Ton, keine menschliche Stimme. Katerina Lwowna irrt eine Zeit lang durch die leeren Zimmer, beginnt vor Langweile zu gähnen und geht die Stiege in das eheliche Schlafzimmer im Mezzanin hinauf. Sie sitzt da, schaut zum Fenster hinaus, wie man vor den Speichern den Hanf aufhängt oder das Mehl in Säcke füllt. Sie muss wieder gähnen und freut sich, dass sie eine oder zwei Stunden schlafen kann. Und wenn sie erwacht, überkommt sie wieder die Langweile des altrussischen Kaufmannshauses, vor der man sich, wie es heißt, mit Freuden erhängt. Katerina Lwowna fand auch am Lesen keine Freude, und im Hause gab es keine Bücher außer dem Kiewer Heiligenbuch. So öde war das Leben Katerina Lwownas in dem reichen Hause, in dem sie nun schon 5 Jahre an der Seite eines lieblosen Gatten lebte. Aber wie es so immer geht, niemand schenkte ihrer Langeweile auch nur die geringste Beachtung. Kapitel 2. Im Frühjahr des 6. Jahres nach Katerina Lwownas Verheiratung gab es auf der Ismailowschen Mühle ein Unglück. Das Hochwasser hatte den Damm durchbrochen. Die Mühle hatte gerade viel Arbeit und der Schaden war sehr groß. Das Wasser kam unter den Laufdruck des leeren Gerinnes und ließ sich nicht wieder einfangen. Sinowij Borissowitsch trieb die Leute aus der ganzen Umgegend zusammen und überwachte Tag und Nacht die Arbeiten. Die Geschäfte in der Stadt versah der Alte und Katerina Lwowna war tagelang allein zu Hause. Als sie ohne Mann geblieben war, fühlte sie anfangs noch größere Langeweile. Dieser Zustand gefiel ihr aber mit der Zeit nicht schlecht. Sie konnte freier aufatmen. Sie hatte ihn ja niemals geliebt. Nun hatte sie wenigstens einen Aufseher weniger. Einmal sah sie in ihrem Mezzanin am Fenster, gähnte, dachte an nichts Bestimmtes und schämte sich zuletzt, immer so zu gähnen. Draußen war aber der herrlichste Tag. Warm, heiter, lustig und durch das grüne Holzgitter des Gartens waren flinke Vöglein zu sehen, die von Zweig zu Zweig hüpften. »Warum gähne ich so?«, fragte sich Katerina Lwowna. »Ich will einmal aufstehen und in den Hof oder in den Garten gehen.« Sie warf sich einen alten Pelzumhang um und ging hinaus. »Unten auf dem Hofe ist es so hell, die Luft ist so erfrischend und auf der Galerie bei den Speichern schallt lustiges Gelächter.« »Was freut ihr euch so?«, fragte Katerina Lwowna, die Angestellten des Schwiegervaters. »Wir haben eben ein lebendes Schwein gewogen«, antwortete ihr der alte Verwalter. »Was für ein Schwein!« »Das Schwein Aksinja, das den Sohn Wassili geboren und uns zur Taufe nicht eingeladen hat«, berichtete ihr frech und lustig ein Bursche mit kühnem, hübschem Gesicht, pechschwarzen Locken und einem kaum sprossenden Bärtchen. Aus dem Mehlkübel, der am Wagbalken angehängt war, sah in diesem Augenblick das dicke, rotbackige Gesicht der Köchin Aksinja heraus. »Verdammte Teufel«, fluchte die Köchin, indem sie nach dem eisernen Wagbalken griff und sich Mühe gab, aus dem hin- und her pendelnden Kübel herauszukriechen. »Ach, Put, wiegt sie vor dem Essen, und wenn sie zu Mittag ein Futter Heu gefressen hat, so langen die Gewichte nicht«, erklärte der gleiche hübsche Bursche. Mit diesen Worten drehte er den Kübel um und warf die Köchin auf die in der Ecke geschichteten Säcke. Die Köchin fluchte noch immer, eigentlich mehr am Scherz, und zupfte sich das Kleid zurecht. »Nun, und wie viel wiege ich?«, fragte Katerina Lwowna. Sie stieg auf das Brett und hielt sich an den Stricken fest. 3 Pud 7 Pfund«, antwortete der hübsche Bursche Sergej, nachdem er die Gewichte nachgezählt hatte. »Ein Wunder!« »Was wunderst du dich so?« »Dass sie über 3 Pud wiegen, Katerina Lwowna. Ich glaube, dass ich sie den ganzen Tag auf den Armen herumtragen könnte, ohne dabei müde zu werden. Ich würde es sogar für das größte Vergnügen ansehen.« »Bin ich denn etwa kein Mensch?« »Würdest wohl müde werden«, erwiderte leicht errötend Katerina Lwowna, die solche Reden nicht mehr gewohnt war und plötzlich das Verlangen fühlte, lustig zu plaudern und zu scherzen. »Gott behüte, ich würde sie bis nach dem glückseligen Arabien tragen«, antwortete Sergej auf ihre Bemerkung. »Du redest Unsinn«, sagte der Bauer, der das Getreide aufschüttete. »Was ist unsere Schwere? Ist es denn unser Körper, der was wiegt?« »Unser Körper, mein Lieber, wiegt nicht. Es ist nur unsere Kraft, die uns zur Erde zieht, und nicht der Körper.« »Als Mädchen hatte ich eine große Kraft«, sagte Katerina Lwowna, die sich wieder nicht beherrschen konnte. »Mancher Mann konnte mich nicht niederringen.« »Erlauben Sie mal Ihr Händchen, wenn das wahr ist«, bat der hübsche Bursche. Katerina Lwowna errötete wieder, reichte ihm aber die Hand. »Lass los, es tut weh«, schrie Katerina Lwowna auf, als Sergej ihre Hand in der seinigen zusammendrückte. Mit der freien Hand stieß sie ihn vor die Brust. Der Bursche ließ ihre Hand los und taumelte vor ihrem Stoß einige Schritte zur Seite. »Und das will ein Frauenzimmer sein«, wunderte sich der Bauer. »Nein, nicht so, wollen wir einmal richtig ringen«, sagte Sergej, seine Locken schüttelnd. »Nun versuch's«, antwortete Katerina Lwowna, immer lustiger werdend, und hob die Ellenbogen. Sergej umschlang die junge Frau und drückte ihre pralle Brust an sein rotes Hemd. Katerina Lwowna rührte nur die Schultern. Sergej hatte sie aber schon in die Höhe gehoben, hielt sie eine Weile in den Armen, drückte sie zusammen und setzte sie zuletzt auf einen umgekehrten Scheffel. Katerina Lwowna hatte nicht einmal Zeit gehabt, ihre Kraft, mit der sie so prahlte, zu zeigen. Über und über rot zupfte sie den Pelzumhang, der ihr von der Schulter geglitten war, zurecht und ging langsam aus dem Speicher. Sergej räusperte sich aber und rief, »He, ihr Esel, schüttet das Getreide auf, schont die Arme nicht. Wenn was übrig bleibt, so ist's unser Verdienst.« Er tat so, als hätte auf ihn der Ringkampf mit Katerina Lwowna nicht den geringsten Eindruck gemacht. »Dieser Sergej ist ein verdammter Mädchenjäger«, berichtete die Köchin Aksinja ihrer Herrin nachgehend. »Alles an ihm ist gleich schön, der Wuchs, das Gesicht, die Gestalt. Er kann jedes Frauenzimmer betören und zur Sünde verführen. Dabei ist er ein untreuer, gemeiner Kerl.« »Sag einmal, Aksinja«, sagte die junge Frau vor der Köchin hergehend, »lebt dein Kind noch?« »Es lebt, Mütterchen, es lebt. Was soll ihm geschehen? Wenn man ein Kind nicht braucht, so ist es immer zählebig.« »Wo hast du nur das Kind her?« »Ach, man kriegt es leicht, wenn man unter Menschen lebt.« »Ist dieser Bursche schon lange bei uns?« »Welcher? Meinen Sie Sergej?« »Ja.« »An die 4 Wochen. Vorher war er bei den Konchonows in Stellung, wurde aber hinausgejagt.« Aksinja fuhr mit gedämpfter Stimme fort. »Man sagt, er hätte dort mit der Hausfrau selbst angebandelt. Darum hat ihn auch der Herr hinausgejagt. Er ist so furchtbar frech, der Verruchte.« Kapitel 3. Eine warme, milchweiße Dämmerung schwebte über der Stadt. Sinowij Borissowitsch war noch immer nicht von der Mühle heimgekehrt. Auch der Schwiegervater Boris Timofejewitsch war nicht zu Hause. Er war zu einem alten Freund zum Namenstag gefahren und hatte angesagt, dass man ihn zum Abendessen nicht erwarten solle. Katerina Lwowna aß früh zu Abend, stand dann wieder am Fenster ihres Schlafzimmers, lehnte sich mit der Wange an den Pfosten und knackte Sonnenblumenkerne. Die Leute hatten eben in der Küche genachtmahlt und begaben sich zur Ruhe. Der eine in die Tenne, der andere in den Speicher. Der dritte auf den duftenden Heuboden. Als letzter kam aus der Küche Sergej. Er schlenderte durch den Hof, ließ die Kettenhunde los, pfiff ein Liedchen, ging am Fenster Katerina Lwownas vorbei, blickte zu ihr hinauf und verneigte sich vor ihr. »Guten Abend«, sagte Katerina Lwowna leise von ihrem Fenster herab, und auf dem Hofe wurde es plötzlich so still wie in einer Wüste. »Gnädige Frau«, tönte es 2 Minuten später vor der versperrten Türe des Schlafzimmers. »Wer ist da?«, fragte Katerina Lwowna erschrocken. »Erschrecken Sie nicht, ich bin es, Sergej.« »Was willst du, Sergej?« »Ich habe eine Bitte an Sie, Katerina Lwowna. Gestatten Sie mir, dass ich für einen Augenblick eintrete.« Katerina Lwowna sperrte die Türe auf und ließ ihn ein. »Was willst du?«, fragte sie, wieder ans Fenster tretend. »Ich möchte Sie fragen, Katerina Lwowna, ob Sie mir nicht irgendein Büchlein zum Lesen geben können. Ich vergehe vor Langeweile.« »Ich habe gar keine Bücher, Sergej. Ich lese niemals«, antwortete Katerina Lwowna. »So furchtbar langweilig ist es hier«, klagte Sergej. »Was weißt du von Langeweile?« »Erlauben Sie einmal, wie soll ich mich nicht langweilen? Ich bin ja ein junger Mensch. Wir leben hier wie in einem Kloster, und ich habe vor mir keine andere Aussicht, als hier in der Einsamkeit zugrunde zu gehen. Zuweilen verzweifle ich an meinem Leben.« »Warum heiratest du nicht?« »Ja, heiraten, das ist leicht gesagt. Wen soll ich hier heiraten? Ich bin ja ein unbedeutender Mensch. Ein Mädchen aus dem Kaufmannsstande wird mich nicht nehmen, und die von unserem armen Stande sind viel zu ungebildet. Das wissen Sie doch selbst. Kann denn so ein Mädchen die Liebe richtig verstehen? Aber auch die Reichen verstehen sie nicht viel besser. Für jeden anderen Menschen wären sie wohl der Trost seines Lebens. Ihr Gemahl hält sie aber wie einen Kanarienvogel im Bauer.« »Ja, ich langweile mich«, sagte Katerina Lwowna unwillkürlich. »Wie soll man sich auch nicht langweilen bei solch einem Leben, gnädige Frau? Selbst wenn Sie einen Geliebten hätten, wie die anderen Frauen, so hätten Sie gar keine Möglichkeit, mit ihm zusammenzukommen.« »Nein, du redest Unsinn. Ich glaube aber, dass es mir lustiger zumute wäre, wenn ich ein Kindchen hätte.« »Erlauben Sie die Bemerkung, gnädige Frau, ein Kind kann man auch nicht so von heute auf morgen bekommen. Ich habe ja genug in den Kaufmannsfamilien gelebt und kenne mich in diesen Dingen gut aus. In einem Lied heißt es, wenn du keinen Liebsten hast, stirbt das Herz vor Schmerzenslast. Diesen Schmerz empfinde ich so stark, Katerina Lwowna, dass ich mir das Herz aus der Brust schneiden und es ihnen vor die Füßchen werfen könnte. Und es würde mir dann viel leichter zumute werden. Seine Stimme zitterte. Was erzählst du mir von deinem Herzen? Ich brauche es nicht. Geh. Nein, erlauben Sie, gnädige Frau, sagte Sergej am ganzen Leibe zitternd und einen Schritt näher kommend. Ich weiß, ich sehe und begreife, dass auch Sie es nicht leichter haben als ich. Alles hängt jetzt aber nur von Ihnen ab. Alles ruht in Ihrer Hand. Die letzten Worte hauchte er nur. Was willst du, was willst du? Was bist du zu mir gekommen? Ich werde mich aus dem Fenster stürzen, sagte Katerina Lwowna, von einer namenlosen Angst erfasst und griff mit den Händen nach dem Fensterbrett. Du Unvergleichliche, du mein Leben, was sollst du dich aus dem Fenster stürzen? Flüsterte Sergej frech. Er riss die junge Frau vom Fenster los und umschlang sie mit seinen Armen. Lass los, stöhnte Katerina Lwowna leise unter Sergejs heißen Küssen ermattend und sich unwillkürlich an seine mächtige Brust schmiegend. Sergej nahm sie wie ein kleines Kind auf die Arme und trug sie in eine dunkle Ecke. Im Zimmer trat nun eine Stille ein, die nur durch das gleichmäßige Ticken der Taschenuhr Sinowi Borisowitschs unterbrochen wurde, die über dem Bette Katerina Lwowna hing. Dieses Ticken störte aber niemand. Geh, sagte Katerina Lwowna nach einer halben Stunde, ohne Sergej anzublicken, ihr zerzaustes Haar vor dem kleinen Spiegel richtend. Was soll ich jetzt von hier fortgehen? Fragte Sergej mit seliger Stimme. Der Schwiegervater wird die Türe zusperren. Ach, meine liebe Seele, hast du denn nur solche Männer gekannt, die eine Türe brauchen, um zur Geliebten zu gelangen? Wenn ich zu dir oder von dir will, so finde ich überall eine Türe, antwortete der Bursche, auf die Balken, die die Galerie stützten, zeigend. Kapitel 4 Sinowij Borissowitsch blieb noch eine Woche auf der Mühle. Und seine Frau ergötzte sich diese ganze Zeit allnächtlich bis an den lichten Tagen Sergej. In diesen Nächten wurde im Schlafzimmer Sinowij Borissowitschs gar viel Wein aus dem Keller des Schwiegervaters ausgetrunken, viel Süßes gegessen, viel geküsst und viel mit den schwarzen Locken auf den weichen Kopfkissen gespielt. Die Landstraße ist aber nicht immer so eben wie eine Tischdecke. Es gibt auch Löcher und Buckel. Boris Timofejitsch konnte keinen Schlaf finden. Der Alte irrte in seinem bunten Kattunhemd durch das stille Haus, trat bald an das eine, bald an das andere Fenster und sah plötzlich das rote Hemd Sergejs langsam den Balken unter dem Fenster der Schwiegertochter hinuntergleiten. Eine schöne Bescherung. Boris Timofejitsch ging in den Hof und packte den Burschen bei den Beinen. Dieser holte zuerst zu einem Schlage aus, überlegte sich aber, dass es zu viel Lärm geben würde. »Sag einmal«, fragte Boris Timofejitsch, »wo warst du eben, du Dieb?« »Wo ich war, da bin ich nicht mehr, Boris Timofejitsch«, antwortete Sergej. »Hast du bei der Schwiegertochter übernachtet?« »Das ist meine Sache, Herr, wo ich übernachtet habe. Höre aber auf meine Worte, Boris Timofejitsch. Was gewesen ist, lässt sich nicht mehr ändern. Tu wenigstens deinem Kaufmannshause keine Schande an. Sag mir, was willst du jetzt von mir? Was für eine Genugtuung soll ich dir geben?« »Du sollst, Verruchter, 500 Peitschenschläge bekommen«, antwortete Boris Timofejitsch. »Die Schuld ist mein, der Wille ist dein«, sagte der Bursche. »Sag, wohin ich dir folgen soll, trinke mein Blut.« Boris Timofejitsch führte Sergej in seine gemauerte Vorratskammer und schlug ihn so lange mit der Peitsche, bis sein Arm erlahmte. Sergej gab keinen Ton von sich, zerkaute aber die Hälfte seines Hemdärmels mit den Zähnen. Boris Timofejitsch ließ Sergej in der Kammer liegen, bis sein blutig geschlagener Rücken verheilen würde, stellte ihm einen irrenden Krug mit Wasser hin, versperrte die Kammer mit einem großen Schloss und schickte nach dem Sohn. Auch heute noch legt man 100 Werst auf einer russischen Landstraße nicht an einem Tag zurück. Katerina Lwowna kann aber ohne ihren Sergej auch nicht eine Stunde aushalten. Ihre ganze zügellose Natur kam zum Durchbruch und sie wurde sehr kühn und entschlossen. Sie erfuhr, wo Sergej eingesperrt war, sprach mit ihm durch die Eisentüre einige Worte und machte sich auf die Suche nach den Schlüsseln. »Väterchen, lass doch den Sergej heraus«, wandte sie sich an den Schwiegervater. Der Alte wurde ganz grün vor Wut. Von seiner sündigen, bisher aber noch immer gehorsamen Schwiegertochter hatte er eine solche Frechheit nicht erwartet. »Was fällt dir ein?« Und er fiel über Katerina Lwowna mit Schimpfworten her. Lass ihn heraus, bestürmte sie ihn. Ich schwöre dir bei meinem Gewissen, dass es zwischen uns nichts Schlimmes gegeben hat. So, es hat nichts Schlimmes gegeben, sagt er und knirscht mit den Zähnen. Was habt ihr dann in den Nächten getrieben? Die Kissen deines Mannes durchgeklopft? Sie aber hört gar nicht auf. Lass ihn heraus. Wenn die Dinge so stehen, sagt Boris Timofejitsch, so will ich dir Folgendes sagen. Wenn dein Mann zurückkommt, werden wir dich, du treulose Frau, im Pferdestalle mit eigenen Händen durchpeitschen. Ihn aber, den Schurken, werde ich gleich morgen ins Zuchthaus schicken. So hatte Boris Timofejitsch beschlossen. Sein Beschluss wurde aber nicht zur Tat. Kapitel 5. Boris Timofejitsch aß an diesem Abend einen Brei mit Pilzen und fühlte gleich darauf ein Brennen im Schlunde. Es zwickte ihn im Magen, er bekam Erbrechen und starb gegen Morgen auf die gleiche Weise wie die Ratten in seinem Speicher. Für die Ratten aber pflegte Katerina Lwowna mit eigenen Händen eine Speise mit einem gefährlichen weißen Pulver, das sie in Verwahrung hatte, anzurichten. Katerina Lwowna ließ ihren Sergej sofort aus der gemauerten Kammer heraus und legte ihn ganz ohne Scheu vor den Leuten auf das Bett ihres Mannes, damit er sich nach den Schlägen des Schwiegervaters erhole. Dem Schwiegervater Boris Timofejitsch gab sie aber ein christliches Begräbnis. Seltsamerweise machte sich niemand über den Tod des Alten irgendwelche Gedanken. Boris Timofejitsch war eben gestorben, wie viele nach dem Genuss von Pilzen starben. Man beerdigte ihn in aller Eile, ohne selbst die Rückkehr des Sohnes abzuwarten, denn die Tage waren heiß. Der nach Sinowij Borissowitsch geschickte Bote hatte ihn auf der Mühle nicht angetroffen. Sinowij Borissowitsch hatte gerade die Gelegenheit, einen Wald, der 100 Werst weiter lag, billig zu kaufen. Er war hingefahren, um sich den Wald anzusehen, und hatte niemandem angesagt, wo dieser Wald liege. Nachdem Katerina Lwowna dieses erledigt hatte, geriet sie ganz außer Rand und Band. Sie war ja auch sonst keine schüchterne Frau. Jetzt konnte man aber unmöglich erraten, was sie noch alles vorhatte. Sie geht stolz einher, kommandiert das ganze Haus und lässt Sergej nicht von ihrer Seite. Das kam dem Hausgesinde anfangs etwas merkwürdig vor. Katerina Lwowna verstand aber, die Leute so reich zu beschenken, dass ihnen das Staunen verging. Sie sagten sich nur, die Frau hat wohl mit dem Sergej angebandelt. Das ist ihre Sache, und nur sie allein wird sich dafür zu verantworten haben. Sergej genas indessen von seinen Wunden, ging wieder aufrecht einher, tänzelte stolz wie ein Falke um Katerina Lwowna, und die beiden hatten wieder das allerschönste Leben. Die Zeit rollte aber nicht nur für sie beide dahin. Der beleidigte Gatte Sinowij Borissowitsch eilte nach langer Abwesenheit nach Hause. Kapitel 6. Es war ein glühheißer Nachmittag und die Fliegen ließen keine Ruhe. Katerina Lwowna schloss das Fenster des Schlafzimmers, verhängte es von innen mit einem wollenen Tuche und legte sich mit Sergej auf das hochgetürmte Bett, um nach dem Essen auszuruhen. Katerina Lwowna weiß nicht, ob sie schläft oder wacht. Es ist aber so furchtbar heiß, der Schweiß läuft ihr von der Stirne und sie kann vor Hitze kaum atmen. Katerina Lwowna fühlt, dass es nun Zeit ist, aufzuwachen, dass es Zeit ist, in den Garten zu gehen, um Tee zu trinken. Sie kann aber unmöglich aufstehen. Endlich kommt die Köchin vor die Schlafzimmertüre und klopft. Der Samowar unter dem Apfelbaum wird kalt. Katerina Lwowna erwacht und beginnt den Kater zu tätscheln. Zwischen ihr und Sergej wälzt sich auf dem Bette ein prächtiger grauer Kater. Er ist groß und wohlgenährt und hat einen so mächtigen Schnurrbart wie ein Amtmann. Katerina Lwowna streichelt ihm das weiche Fell und er schnuppert immer mit seiner stumpfen Schnauze an ihrem prallen Busen und schnurrt ein leises Lied, wie wenn er von der Liebe sprechen wollte. »Wie kommt nur der Kater her?«, fragt sich Katerina Lwowna. »Ich habe hier auf dem Fenster Sahne stehen, er wird sie sicher fressen. Ich muss ihn hinauswerfen«, sagt sie sich und greift nach dem Kater. Er ist aber unter ihren Fingern wie ein Nebel verschwunden. »Wie kommt nur der Kater zu uns her?«, denkt sich Katerina Lwowna im Halbschlummer. »In unserem Schlafzimmer hat es doch niemals einen Kater gegeben, und auf einmal ist so ein Vieh da.« Sie will wieder nach dem Kater greifen, und er ist schon wieder weg. »Was ist denn das? Ist es denn nur ein Kater?«, fragt sich Katerina Lwowna wieder. Sie bekommt Angst, und ihre ganze Schläfrigkeit ist auf einmal wie weggeblasen. Sie sieht sich um, es ist gar kein Kater in der Stube. An ihrer Seite liegt nur der hübsche Sergej und drückt mit seiner starken Hand ihre Brust gegen sein glühendes Gesicht. Katerina Lwowna stand auf, setzte sich auf das Bett und begann, ihren Sergej zu küssen und zu liebkosen. Dann richtete sie die zerwühlten Kissen und ging in den Garten, um Tee zu trinken. Die Sonne stand aber schon tief am Himmel, und auf die warme Erde senkte sich ein märchenhaft schöner Abend. »Ich habe zu lange geschlafen«, sagte Katerina Lwowna zu Aksinja und setzte sich auf den Teppich unter dem blühenden Apfelbaum. »Aksinja, was mag das bedeuten?«, fragte sie die Köchin, die Tassen mit dem Handtuch abwischend. »Was denn, Mütterchen?« »Es war kein Traum. Ich sah es im Wachen, wie sich an mich irgendein Kater schmiegte.« »Was redest du?« »Es war wirklich ein Kater.« Und Katerina Lwowna erzählte ihr, was sie eben erlebt hatte. »Was brauchtest du, ihn zu streicheln?« »Das weiß ich selbst nicht, warum ich ihn gestreichelt habe.« »Es ist doch seltsam«, rief die Köchin aus. »Es kommt auch mir seltsam vor. Das bedeutet sicher, dass dir etwas zustößt.« »Was soll mir zustoßen?« »Was dir zustoßen wird, kann dir, meine Liebe, niemand erklären. Es wird dir aber sicher etwas zustoßen.« »Ich habe den Mond im Traume gesehen, und dann kam dieser Kater«, fuhr Katerina Lwowna fort. »Der Mond bedeutet ein Kind.« Katerina Lwowna errötete. »Soll ich dir nicht den Sergej herschicken?«, fragte Aksinja mit der Vertraulichkeit einer Freundin. »Meinetwegen«, antwortete Katerina Lwowna. »Schick ihn mir wirklich her, ich will mit ihm Tee trinken.« »Darum frage ich auch, ob ich ihn herschicken soll«, sagte Aksinja und wackelte wie eine Ente zum Gartentor. Katerina Lwowna erzählte auch Sergej das von dem Kater. »Es ist nichts als Einbildung«, antwortete Sergej. »Warum habe ich aber früher diese Einbildung niemals gehabt, Sergej?« »Ja, früher war manches anders. Früher verschmachtete mir das Herz, wenn ich dich auch nur mit einem Auge ansah. Und heute habe ich deinen ganzen weißen Leib in meiner Gewalt.« Sergej nahm Katerina Lwowna auf die Arme, drehte sie einmal in der Luft um und warf sie auf den weichen Teppich. »Ach, es schwindelt mir«, sagte Katerina Lwowna. »Sergoscha, komm einmal her, setz dich zu mir«, rief sie, sich wollüstig streckend. Sergej beugte sich, trat unter die tief herabhängenden, mit weißen Blüten beladenen Äste des Apfelbaumes und setzte sich auf den Teppich Katerina Lwowna zu Füßen. »Hast du wirklich nach mir geschmachtet, Sergoscha?« »Gewiss, ich habe wohl geschmachtet.« »Wie hast du geschmachtet? Erzähl es mir.« »Kann man es denn erklären, wie man schmachtet?« »Ich habe mich halt nach dir gesehnt.« »Warum habe ich nicht gefühlt, dass du dich nach mir sehntest, Sergoscha? Es heißt ja, dass man sowas immer fühlt.« Sergej gab keine Antwort. »Warum hast du immer gesungen, wenn du dich wirklich nach mir gesehnt hast? Ich habe ja gehört, wie du auf der Galerie deine Lieder sangst«, fragte Katerina Lwowna unter Küssen und Liebkosungen. »Was folgt daraus, dass ich gesungen habe? Auch die Mücke singt ihr Leben lang, doch nicht vor Freude«, antwortete Sergej trocken. Es entstand eine Pause. Sergejs Geständnis erfüllte Katerina Lwowna mit höchster Freude. Sie wollte noch mehr darüber sprechen, aber Sergej runzelte die Stirne und schwieg. »Schau nur, Sergej, was das für ein Paradies ist«, rief Katerina Lwowna aus, durch die dichten Zweige des blühenden Apfelbaumes in den heiteren blauen Himmel mit dem Vollmond blickend. Das Mondlicht drang durch die Blüten und Blätter des Apfelbaumes und überschüttete die Figur und das Gesicht der auf dem Rücken liegenden Katerina Lwowna mit zauberhaften Lichtflecken. Ein leiser, warmer Windhauch bewegte kaum die schlafenden Blätter und brachte den feinen Duft der blühenden Gräser und Bäume. Die Luft flößte eine süße Mattigkeit, Wollust und dunkles Sehnen ein. Sergej sagte noch immer nichts, und Katerina Lwowna hielt wieder inne und blickte durch die blassrosa Apfelblüten zum Himmel empor. Auch Sergej schwieg, der Himmel schien ihn aber nicht zu interessieren. Er saß, seine Knie mit beiden Armen umschlingend, und betrachtete aufmerksam seine Stiefel. Eine goldene Nacht, Stille, Licht, Duft und belebende Wärme. In der Ferne hinter dem Garten stimmte jemand ein wohlklingendes Lied an. In den dichten Faulbeersträuchern am Zaune begann eine Nachtigall zu schlagen. Im Bauer an der hohen Stange zwitscherte eine verschlafene Wachtel. Man hörte das wohlgenährte Pferd im Stalle atmen und sah eine lustige Hundeschar über die Wiese hinter dem Gartenzaune lautlos rennen und in dem formlosen schwarzen Schatten der zerfallenen alten Salzspeicher verschwinden. Katerina Lwowna stützte sich auf einen Ellenbogen und blickte auf das hohe Gras, das im Mondlichte schimmerte. Es sah wie vergoldet aus. Seltsame Mondflecken huschten wie leuchtende Falter durch die Halme, und das Gras unter den Bäumen schien in das Netz der Mondscheinstrahlen verfangen hin und her zu schwanken. Ach, Sergioscha, schau nur, wie schön es ist, rief Katerina Lwowna aus. Sergej sah sich gleichgültig um. Was bist du heute so freudlos, Sergioscha? Bist du vielleicht meiner Liebe schon überdrüssig? Sprich nicht solchen Unsinn, antwortete Sergej trocken. Er beugte sich träge zu ihr und küsste sie. Du bist treulos, Sergioscha, sagte Katerina Lwowna. Du bist gar zu unbeständig. Ich kann diese Worte gar nicht auf mich beziehen, antwortete Sergej ruhig. Warum küsst du mich dann so lässig? Sergej gab keine Antwort. Nur die Ehemänner küssen ihre Frauen so, fuhr Katerina Lwowna fort, mit seinen Locken spielend. Wie wenn sie die Lippen nur abstauben wollten. Küsse mich, dass die jungen Blüten vom Apfelbaume, unter dem wir sitzen, herabfallen. Siehst du so, flüsterte Katerina Lwowna, ihren Geliebten umschlingend und mit leidenschaftlichen Küssen überschüttend. Hör einmal, Sergioscha, fuhr Katerina Lwowna nach einer Weile fort. Warum sagen die Leute, dass du treulos bist? Wer wird mich so verleumden? Alle sagen es. Es mag ja sein, dass ich gegen solche treulos war, die meine Liebe gar nicht verdienten. Warum hast du dich denn mit solchen eingelassen? Eine, die es nicht verdient, soll man gar nicht lieben. Ja, das ist leicht gesagt. Überlegt man sich denn so eine Sache zuvor? In solchen Dingen wirkt die Versuchung allein. Kaum hat unser einer so ganz ohne jede Absicht sein Gebot übertreten, als sie sich ihm gleich an den Hals hängt. Das ist die ganze Liebe. Hör einmal, Sergioscha. Wie die anderen waren, weiß ich nicht und will es auch gar nicht wissen. Zu unserer Liebe hast du mich aber selbst verführt. Du weißt, dass deine Verführungskünste ebenso stark waren wie mein eigener Wille. Darum muss ich es dir sagen. Und wenn du mir auch einmal untreu wirst und wenn du mir eine andere vorziehst, so werde ich, nimm es mir nicht übel, solange ich lebe, nicht von dir lassen. Sergej fuhr zusammen. Katerina Lwowna, du Licht meiner Seele, sagte er, betrachte einmal selbst, wie unsere Sache steht. Du siehst nur, dass ich heute nachdenklich bin. Du fragst dich gar nicht, warum ich es bin. Vielleicht ertrinkt jetzt mein Herz im geronnenen Blut. Sergioscha, erzähl alles, was dich so bedrückt. Und was soll ich viel erzählen? Da wird bald mit Gottes Hilfe dein Mann gefahren kommen und es wird gleich heißen, Sergej Filipowitsch, geh jetzt auf den Hinterhof zu den Spielleuten und sieh hinter der Scheune zu, wie im Schlafzimmer Katerina Lwownas ein Lichtlein brennt, wie sie ihr Bett aufrüttelt und sich mit ihrem ehelichen Gemahl Sinowij Borissowitsch zur Ruhe begibt. Das wird niemals sein, rief Katerina Lwowna voll ausgelassener Freude und winkte mit der Hand. Warum sollte das nicht sein? Ich glaube, dass es unbedingt so sein wird. Aber auch ich habe ein Herz, Katerina Lwowna, das jede Pein empfindet. Genug davon. Sergejs Eifersucht machte Katerina Lwowna großes Vergnügen. Sie lachte auf und begann ihn wieder zu küssen. Und dann muss ich noch dieses sagen, fuhr Sergej fort, seinen Kopf behutsam aus den nackten Armen Katerina Lwownas befreiend. Und dann muss ich noch dieses sagen. Mein niederer Stand zwingt mich, mir die Sache doppelt und zehnfach zu überlegen. Wäre ich ihnen gleich, wäre ich ein vornehmer Herr oder Kaufmann, so würde ich mich von Ihnen, Katerina Lwowna, niemals trennen. Wie stehe ich aber vor Ihnen da? Wenn ich sehe, wie man Sie bei Ihren weißen Händchen nimmt und ins Schlafzimmer führt, wenn mein Herz das alles über sich ergehen lassen muss, so werde ich mir selbst vielleicht mein ganzes Leben lang ein Ekel sein. Katerina Lwowna, ich bin nicht wie die anderen, die bei der Frau nur Vergnügen suchen. Ich weiß, was die Liebe ist und fühle, wie sie als schwarze Schlange an meinen Herzen saugt. Was redest du heute in einem fort? Unterbrach ihn Katerina Lwowna. Sie hatte mit Sergej Mitleid. Katerina Lwowna, wie sollte ich davon nicht reden? Wenn es vielleicht schon bestimmt und beschlossen ist, dass Sergej nicht etwa in der Zukunft, sondern schon morgen dieses Haus räumen muss. Nein, nein, sprich nicht davon, Sergioscha. Es ist unmöglich, dass ich ohne dich bleibe, suchte ihn Katerina Lwowna zu beruhigen. Wenn es einmal soweit ist, so muss entweder er oder ich aus dem Leben scheiden. Du aber bleibst in jedem Falle bei mir. Das kann unmöglich sein, Katerina Lwowna, sagte Sergej mit traurigem Kopfschütteln. Diese Liebe macht mich nicht froh. Wenn ich jemanden liebte, der mir gleich wäre, so wäre ich zufrieden. Wie kann ich aber daran auch nur denken, dass sie immer mit mir bleiben? Ist es denn eine Ehre für sie, meine Geliebte zu sein? Ich wollte, ich könnte vor dem heiligen Altar des ewigen Gottes ihr Gatte werden. Ich würde mich dann zwar immer für geringer halten als sie, wäre aber froh, den Leuten zu zeigen,

Kaum hatte sie sich aber erhoben, um alles in Ordnung zu bringen, als die Wände des stillen Hauses, das so viele Verbrechen in sich barg, von wuchtigen Schlägen erdröhnten. Die Fenster klirrten, die Böden bebten, die Lämpchen vor den Heiligenbildern zitterten an ihren Ketten und unheimliche Schatten huschten über die Wände. Sergej fuhr zusammen und stürzte hinaus. Katerina Lwowna rannte ihm nach und das Dröhnen folgte ihnen. Es war, wie wenn überirdische Kräfte das sündige Haus bis auf den Grund erschütterten. Katerina Lwowna fürchtete, dass der von Entsetzen gepeitschte Sergej hinauslaufen und sich durch seinen Schreck verraten könnte. Er lief aber in das Schlafzimmer hinauf. Als Sergej die Treppe hinaufgelaufen war, schlug er im Finstern mit der Stirne an die Tür und stürzte, ganz wahnsinnig vor Entsetzen, die Stufen hinunter. »Sinowij Borissowitsch, Sinowij Borissowitsch«, stammelte er kopfüber die Treppe hinunterstürzend und Katerina Lwowna umwerfend und mit sich reißend. »Wo?«, fragte sie. »Da flog er eben als ein eisernes Blech über uns vorbei. Da fliegt er«, schrie Sergej auf. »Da dröhnt er schon wieder.« Nun war es klar, dass viele Hände von außen gegen alle Fenster hämmerten und auch die Türe einzuschlagen versuchten. »Na, steh auf, na«, schrie Katerina Lwowna. Mit diesen Worten lief sie schnell wie der Blitz in Fedjas Zimmer, legte seinen Totenkopf in der natürlichen Stellung eines Schlafenden auf die Kissen hin und machte mit fester Hand die Türe auf, in die ein großer Haufen Menschen einzudringen suchte. Das Bild, das sich ihr bot, war schrecklich. Katerina Lwowna blickte über die Köpfe der Menge, die die Haustüre belagerte, sah viele unbekannte Menschen über den hohen Zaun in den Hof klettern und hörte das Brausen vieler Stimmen. Katerina Lwowna hatte noch nicht Zeit gehabt, die Sachlage zu erfassen, als die Menschen, die vor der Türe standen, über sie herfielen und sie zurück ins Haus drängten. Ende von Abschnitt 2. Abschnitt 3 von Die Lady Macbeth des Mschanska Landkreises von Nikolai Leskow, übersetzt von Alexander Eliasberg. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 12. Dieser Menschenauflauf war aber folgendermaßen entstanden. In allen Gotteshäusern der recht großen und lebhaften Kreisstadt, in der Katerina Lwowna lebte, hatte sich am Vorabend des großen Festes eine Menge Menschen angesammelt. In der Kirche aber, die morgen ihr Altarfest feiern sollte, war das Gedränge so groß, dass keine Stecknadel zu Boden fallen konnte. In dieser Kirche sang ein Chor, der aus Handelsgehilfen bestand und von einem bekannten Liebhaber der Gesangskunst dirigiert wurde. Unser Volk ist religiös und dem Gottesdienste zugetan. Außerdem haben die Leute bei uns eine künstlerische Ader und schöner Chorgesang und prunkvoller Gottesdienst sind für sie der reinste Hochgenuss. Wenn in einer Kirche ein Chor singt, läuft gleich die halbe Stadt zusammen. In erster Linie aber der Handels- und der Arbeiterstand. Handelsgehilfen, Lehrjungen, Handlanger, Fabrikarbeiter und auch die Geschäftsinhaber selbst mit ihren Gemahlinnen. Alle drängen sich in einer der Kirchen zusammen. Ein jeder will wenigstens vor der Kirchentüre oder vor dem Fenster, selbst bei brennender Sonnenglut, selbst bei strengstem Frost stehen und den tiefen Bässen und kunstvollen Tenören, wenn sie ihre Variationen singen, lauschen. In der Kirche, zu deren Sprengel das Ismailowsche Haus gehörte, gab es einen Altar zur Darstellung Mariä. Zu derselben Zeit, als sich alles oben Beschriebene mit Fedja abspielte, hatte sich die Jugend der ganzen Stadt in dieser Kirche versammelt. Die Leute verzogen sich nach dem Gottesdienste in Scharen und besprachen die Vorzüge des bekannten Tenors und die Fehler des ebenso bekannten Basses. Aber nicht alle interessierten sich so für die musikalischen Dinge. In der Menge gab es auch Leute, die andere Fragen erörterten. »Seltsame Dinge erzählt man sich von der jungen Ismailowa«, sagte der junge Maschinist, den sich einer der Kaufleute für seine Dampfmühle aus Petersburg verschrieben hatte, mit seinen Freunden am Ismailowschen Hause vorbeigehend. »Man sagt, dass sie mit ihrem Angestellten Sergej ein Liebesverhältnis hat.« »Das ist ja allen bekannt«, sagte ein Mann in einem mit blauem Nanking besetzten Schafspelz. »Sie war heute wohl auch gar nicht in der Kirche.« »Ach was, Kirche! Die Frau ist so tief gesunken, dass sie weder vor Gott noch vor ihrem Gewissen noch vor den Menschen Angst hat. Schaut nur, da brennt bei ihr Licht, sagte der Maschinist auf einen Spalt im Fensterladen zeigend, durch den ein Lichtschein drang. Sieh mal hinein, was sie jetzt treiben, schlugen einige Stimmen vor. Der Maschinist stützte sich auf die Schultern zweier Freunde, blickte durch den Spalt hinein und schrie entsetzt auf. Brüder, da wird gerade jemand erwürgt. Der Maschinist begann mit aller Kraft an den Fensterladen zu klopfen. An die 10 Mann folgten seinem Beispiel und hämmerten mit den Fäusten gegen die Fenster. Die Menge wuchs von Augenblick zu Augenblick an, und so entstand die uns bereits bekannte Belagerung des Ismailowschen Hauses. Ich habe es gesehen, mit meinen eigenen Augen habe ich es gesehen, bezeugte der Maschinist vor Fedjas Leiche. Das Kind lag auf dem Bett und die beiden würgten es. Sergej wurde noch am gleichen Abend ins Gefängnis abgeführt. Katerina Lwowna sperrte man aber in ihrem Schlafzimmer ein und stellte 2 Wachtposten vor die Türe. Im Ismailowschen Hause war es nun unerträglich kalt. Die Öfen wurden nicht geheizt, die Türen standen den ganzen Tag offen und eine neugierige Volksmenge löste die andere ab. Die Leute sahen sich den offenen Sarg mit Fedjas Leiche an und auch den anderen großen, geschlossenen Sarg, der daneben stand. Fedja hatte an der Stirne ein weißes Atlasband, das den von der Sektion herrührenden Schnitt verdecken sollte. Die gerichtsärztliche Untersuchung hatte ergeben, dass Fedja an Erstickung gestorben war. Und Sergej, den man vor die Leiche führte, brach gleich nach den ersten Worten des Geistlichen vom jüngsten Gericht und von den ewigen Qualen der unbußfertigen Sünder in Tränen aus und gestand nicht nur den Mord an Fedja ein, sondern bat auch, die Leiche des von ihm ohne christliches Begräbnis verscharrten Sinowij Borissowitsch auszugraben. Die Leiche des Letzteren, die im trockenen Sande lag, war noch nicht verwest. Man grub sie aus und legte sie in den großen Sarg. Zum allgemeinen Entsetzen bezeichnete Sergej Katerina Lwowna als die Mitschuldige an den beiden Verbrechen. Katerina Lwowna antwortete auf alle Fragen. Ich weiß von nichts. Als man sie aber mit Sergej konfrontierte und sie sein Geständnis hörte, blickte sie ihn erstaunt, doch ohne Zorn an und sagte gleichgültig, wenn es ihm schon einmal eingefallen ist, alles zu gestehen, so will auch ich nicht länger leugnen. Ich habe die Morde begangen. Zu welchem Zweck, fragte man sie. Nur ihm zuliebe, antwortete sie, auf Sergej zeigend, der mit gesenktem Kopf dastand. Die beiden Verbrecher wurden in getrennte Gefängniszellen gesperrt und der grauenhafte Fall, der weit und breit Aufsehen und Empörung erregte, kam bald vors Gericht. Ende Februar wurde das Urteil verkündet. Sergej und die Kaufmannswitwe Katerina Lwowna Ismailowa sollten auf dem Marktplatz ihrer Stadt mit der Knute bestraft und dann auf die Katorga nach Sibirien verschickt werden. An einem frostigen Märzmorgen zeichnete der Scharfrichter Katerina Lwownas entblößten weißen Rücken mit der vorgeschriebenen Zahl von blau-roten Striemen. Dann verabreichte er die gleiche Portion auch Sergej und brannte ihm in sein hübsches Gesicht die 3 Katorga-Male. Sergej erregte bei den Leuten aus irgendeinem Grunde viel mehr Mitgefühl als Katerina Lwowna. Als er blutbefleckt die Stufen des schwarzen Schafotts herunterging, fiel er beinahe um. Katerina Lwowna hielt sich aber aufrecht und ruhig und war nur darauf bedacht, dass das grobe Hemd ihr nicht den zerfetzten Rücken scheuere. Als man ihr im Gefängnisspital ihr neugeborenes Kind reichte, sagte sie nur, »Hol es der Kuckuck!« Dann wandte sie sich ohne einen Ton von sich zu geben zur Wand und fiel mit der Brust auf das harte Bett. Kapitel 13. Der Sträflingstransport, mit dem Sergej und Katerina Lwowna nach Sibirien verschickt wurden, brach zu einer Zeit auf, wo der Frühling nur im Kalender stand und die Sonne zwar leuchtete, aber noch nicht wärmte. Katerina Lwownas Kind wurde der alten Base des seligen Boris Timofejitsch zur Pflege gegeben. Das Kind war nach dem Gesetz ein ehelicher Sohn des ermordeten Sinowij Borissowitsch und einziger Erbe des ganzen Ismailowschen Vermögens. Katerina Lwowna war damit sehr zufrieden und gab ihr Kind gleichgültig hin. Wie es bei leidenschaftlichen Frauen oft der Fall ist, hatte sich ihre Liebe zum Vater in keiner Weise auf das Kind übertragen. Es gab für sie übrigens kein Licht und kein Dunkel, kein Gut und kein Böse, keine Freude und keine Langeweile. Sie begriff nichts, liebte niemand, nicht einmal sich selbst. Sie wartete mit Ungeduld auf den Ausmarsch. Sie hoffte unterwegs, ihren Sergej zu sehen. Ihr Kind hatte sie aber schon ganz vergessen. Katerina Lwownas Hoffnung wurde nicht getäuscht. Der gebrandmarkte, mit schweren Ketten beladene Sergej verließ zugleich mit ihr das Gefängnistor. Der Mensch gewöhnt sich an jedes noch so schreckliche Elend und behält in jeder Lage die Fähigkeit, seinen kümmerlichen Freuden nachzugehen. Katerina Lwowna aber brauchte sich an nichts zu gewöhnen. Sie sah ihren Sergej wieder und der Weg nach Sibirien bedeutete für sie an seiner Seite den Weg zum Glück. Katerina Lwowna konnte in ihrem Leinensack nur wenige Wertgegenstände und noch weniger bares Geld mitnehmen. Dies alles verteilte sie noch, ehe der Transport Nischni Nowgorod erreicht hatte, unter den Gefängnisaufsehern, für die Erlaubnis, an Sergejs Seite zu marschieren und manchmal bei finsterer Nacht ein Stündchen mit ihm in einer kalten Ecke des schmalen Gefängniskorridors zu verbringen. Der gebrandmarkte Freund Katerina Lwownas war aber gegen sie lieblos geworden. Sie bekam von ihm kein einziges freundliches Wort mehr zu hören. Er legte auch wenig Wert auf die geheimen Zusammenkünfte mit ihr, für die sie ihr letztes Geld hergeben musste, und sagte ihr sogar mehr als einmal: Statt mit mir im Korridor herumzustehen, hättest du doch lieber das Geld, das du dafür dem Aufseher zahlst, mir gegeben. Es waren ja nur 25 Kopeken, Sergejuscha, rechtfertigte sich Katerina Lwowna. Sind denn 25 Kopeken kein Geld? Du hast doch unterwegs noch kein einziges Geldstück gefunden, hast aber schon eine ganze Menge ausgegeben. Dafür habe ich dich sehen dürfen, Sergejuscha. Das Wiedersehen nach all dem Elend ist doch wirklich keine Freude. Ich verfluche mein Leben und will an diese Zusammenkünfte gar nicht denken. Mir ist aber alles gleich, Sergejuscha, wenn ich dich nur sehen kann. Das sind Dummheiten, entgegnete Sergej. Als Katerina Lwowna solche Antworten zu hören bekam, biss sie sich oft die Lippen blutig. Bei den nächtlichen Zusammenkünften traten ihr oft Tränen der Erbitterung in die Augen, die sonst niemals weinten. Sie trug aber alles schweigend und suchte sich selbst zu betrügen. So sehr hatten sich ihre Beziehungen zueinander geändert, als sie Nischni Nowgorod erreichten. Hier schloss sich an ihren Transport ein anderer an, der aus Moskau kam. In diesem sehr großen Transport befanden sich unter anderem zwei interessante weibliche Individuen. Die Soldatenfrau Fiona aus Jaroslawl, ein üppiges, großes, schönes Weib mit langem schwarzen Zopf und schmachtenden, dunklen Augen, die von den langen Wimpern wie von einem geheimnisvollen Schleier beschattet waren. Die andere war ein 17-jähriges Ding mit spitzigem Gesicht und zarter, rosiger Haut, kleine München, Rübchen in den frischen Wangen und goldblonden Locken, die unter dem leinenen Kopftuch lustig auf die Stirne niederfielen. Dieses Mädel wurde von den Sträflingen Sonetka genannt. Die schöne Fiona war sanft und faul. Alle Sträflinge kannten sie. Keiner von den Männern zeigte besondere Freude, wenn sie ihm ihre Huld schenkte. Niemand grämte sich auch, wenn sie diese Huld auf einen anderen übertrug. Fiona ist ein guter Mensch. Sie benachteiligt niemand, scherzten die Sträflinge. Sonetka war aber ganz anders. Von ihr sagte man, sie ist wie ein Aal, sie gleitet einem durch die Finger und lässt sich von niemand einfangen. Sonetka hatte Geschmack und war wählerisch. Sie wollte, dass man ihr die Leidenschaft nicht im rohen Zustande, sondern mit einer pikanten Soße entgegenbringe. Sie verlangte Leiden und Opfer. Fiona aber war die verkörperte russische Einfalt, die viel zu faul ist, um jemand Nein zu sagen, und die nur das eine weiß, dass sie ein Weib ist. Solche Frauen werden in den Räuberbanden, Sträflingstransporten und Petersburger sozialistischen Kommunen sehr geschätzt. Das Erscheinen dieser beiden Frauen in dem gleichen Transport, in dem sich Sergej und Katerina Lwowna befanden, hatte für diese letztere eine tragische Bedeutung. Kapitel 14. Gleich in den ersten Tagen nach dem Ausmarsch aus Nischni Nowgorod begann sich Sergej in auffälliger Weise um die Gunst der Soldatenfrau Fiona zu bewerben. Er hatte auch bald Erfolg. Die schöne Fiona ließ ihn nicht allzu lange zappeln und erfüllte sein Sehnen, wie sie in ihrer Herzensgüte auch jeden anderen beglückte. Auf der dritten oder vierten Etappe hatte Katerina Lwowna sich wieder die Möglichkeit einer Zusammenkunft mit Sergej erkauft. Sie liegt auf ihrem Lager und wartet. Gleich wird der Aufseher kommen und ihr zuraunen: Lauf schnell hinaus. Die Türe geht einmal auf und eine der Frauen huscht hinaus. Die Türe geht wieder auf und von der Pritsche springt eine andere Frau und verschwindet im Korridor. Endlich zupft jemand Katerina Lwowna am Kittel. Sie springt schnell von der von so vielen Sträflingsrücken glatt gescheuerten Pritsche, wirft sich den Kittel um und folgt dem Aufseher. Als Katerina Lwowna durch den Korridor ging, der nur an einer Stelle ganz schwach von einem kleinen Lämpchen beleuchtet war, stieß sie auf zwei oder drei Paare, die sie aus der Entfernung nicht sehen konnte. Aus der Männerabteilung tönte durch das Türgitter verhaltenes Lachen. »Wie die Viren«, brummte der Begleiter Katerina Lwownas. Er nahm sie bei den Schultern, stieß sie in eine Ecke und zog sich zurück. Katerina Lwowna stieß mit der Hand auf einen groben Kittel und einen Bart. Ihre andere Hand berührte ein heißes Frauengesicht. »Wer ist's?«, fragte Sergej leise. »Und mit wem bist du hier?« Katerina Lwowna riss der Nebenbuhlerin im Finstern das Tuch vom Kopfe. Jene taumelte auf die Seite, fing zu laufen an, stolperte aber und fiel hin. Aus der Männerabteilung erscholl lautes Lachen. »Schurke«, flüsterte Katerina Lwowna und schlug Sergej mit dem Ende des Tuches, das sie seiner neuen Geliebten vom Kopfe gerissen hatte, ins Gesicht. Sergej erhob seine Hand. Katerina Lwowna huschte aber durch den Korridor zur Türe ihrer Zelle. Aus der Männerabteilung klang nun so lautes Lachen, dass der Wachtposten, der vor dem Lämpchen stand und sich gleichgültig auf die Spitze seines Stiefels spuckte, den Kopf hob und rief: »Ruhe!« Katerina Lwowna legte sich schweigend auf ihre Pritsche und lag so bis zum Morgen da. Sie wollte sich sagen, ich liebe ihn nicht mehr, fühlte aber, dass sie ihn noch mehr, noch glühender liebte. Und sie malte sich aus, wie seine Hand, mit der er die andere am Kinn gehalten, bei der Berührung mit der ihrigen zittert, wie seine andere Hand die warmen Schultern der anderen umschlungen hatte. Die arme Frau brach in Tränen aus und wünschte sich, dass die gleichen Hände in diesem Augenblicken ihr Gesicht streicheln und ihre krampfhaft zuckenden Schultern umfassen möchten. »Gib mir mein Tuch zurück«, mit diesen Worten wurde sie am Morgen von der Soldatenfrau Fiona geweckt. »Du warst es also. Gib's mir bitte zurück.« »Warum trennst du uns voneinander?« »Trenne ich euch denn? Ist es eine Liebe oder habe ich irgendeinen Vorteil davon, dass du mir zürnen sollst?« Katerina Lwowna dachte einen Augenblick nach, holte unter dem Kissen das Tuch, das sie der andere nachts vom Kopf gerissen hatte, warf es Fiona zu und wandte sich zur Wand. Sie fühlte sich ein wenig erleichtert. »Pfui«, sagte sie sich, »werde ich denn auf so einen angemalten Mistkübel eifersüchtig sein? Mag sie in die Erde versinken. Es täte mir weh, mich mit ihr auch nur zu vergleichen.« »Hör einmal, Katerina Lwowna«, sagte ihr am nächsten Tag Sergej, an ihrer Seite gehend. »Merke dir bitte, dass ich nicht Sinowi Borissowitsch, sondern ein anderer bin und dass du nicht mehr die feine Dame bist. Tu darum bitte nicht so stolz. Bockigkeit gilt hier nicht.« Katerina Lwowna erwiderte nichts. In den nächsten 8 Tagen wechselte sie mit Sergej weder ein Wort noch einen Blick. Sie fühlte sich beleidigt und war stolz genug, um nicht den ersten Schritt zur Versöhnung mit Sergej, mit dem sie sich zum ersten Mal im Leben entzweit hatte, zu machen. Während Katerina Lwowna ihm schmollte, begann Sergej mit der weißen Sonetka anzubandeln. Bald begrüßte er sie als ergebenster Diener, bald lächelte er ihr zu, bald versuchte er sie zu umarmen und an sich zu drücken. Katerina Lwowna sah alles und in ihrem Herzen siedete es noch mehr. »Soll ich mich mit ihm vielleicht doch aussöhnen?«, fragte sie sich in einem Fort stolpernd. Ihr Stolz erlaubte es ihr nur noch weniger als früher, den ersten Schritt zu tun. Sergej klebte aber immer fester an Sonetka, und allen kam es vor, als ob die unzugängliche Sonetka, die sonst allen wie ein Aal durch die Finger glitt, etwas gefügiger geworden wäre. »Du warst mir böse«, sagte einmal Fiona zu Katerina Lwowna. »Was habe ich dir aber getan? Mit mir hat er ja nur ganz kurz angebandelt. Ich rate dir aber, auf die Sonetka aufzupassen.« »Jetzt gebe ich aber meinen Stolz auf. Heute noch will ich mich mit ihm aussöhnen«, sagte sich Katerina Lwowna. Sie überlegte sich nur noch, wie sie am besten den ersten Schritt machen sollte. Aus dieser schwierigen Lage befreite sie Sergej selbst. Katerina Lwowna, sagte er ihr auf einer Station, »komm heute Nacht für einen Augenblick zu mir heraus. Ich muss dich sprechen.« Katerina Lwowna sagte nichts. »Zürnst du mir vielleicht noch immer? Wirst du nicht kommen?« Katerina Lwowna sagte noch immer nichts. Sergej und alle, die Katerina Lwowna beobachteten, sahen aber, wie sie sich vor dem Etappengebäude an den Oberaufseher heranmachte und ihm die 17 Kopeken, die sie unterwegs zusammengebettelt hatte, in die Hand drückte. »Wenn ich noch mehr zusammengebettelt habe, kriegst du noch 10 Kopeken«, flüsterte sie ihm zu. Der Oberaufseher steckte das Geld in den Ärmelaufschlag und sagte, »Gut.« Als diese Unterhandlungen zu Ende waren, blinzelte Sergej mit einem vielsagenden Hüsteln Sonetka zu. »Ach, Katerina Lwowna«, sagte er, sie auf den Stufen des Etappengebäudes umarmend, »Kinder, es gibt auf der ganzen Welt kein zweites Weib wie dieses.« Katerina Lwowna errötete vor Glück und ihr stockte der Atem. Als nachts die Türe leise aufging, sprang sie ungestüm hinaus. Am ganzen Leibe zitternd tastete sie den dunklen Korridor nach Sergej ab. »Meine liebe Katja«, sagte Sergej, sie umarmend. »Ach, du Böser«, antwortete Katerina Lwowna unter Tränen und drückte ihre Lippen auf die seinigen. Der Wachtposten ging im Korridor auf und ab, blieb manchmal stehen, um sich auf die Stiefel zu spucken. Die müden Sträflinge schnarchten in ihren Zellen. Irgendwo knabberte eine Maus an einem Federkiel. Hinter dem Ofen zirpten die Heimchen. Katerina Lwowna aber genoss in vollen Zügen ihr höchstes Glück. Die Verzückung legte sich und es begann die unvermeidliche Prosa des Alltags. »Ich halte es nicht länger aus. Das Bein schmerzt mir vom Knöchel bis zum Knie«, jammerte Sergej an ihrer Seite, in einem Korridorwinkel sitzend. »Was kann man dagegen tun?«, fragte sie, sich unter seinen Kittel schmiegend. »Soll ich mich vielleicht in Kasan ins Lazarett legen?« »Was fällt dir ein, Serjoscha?« »Was soll ich denn machen, wenn es mir so weh tut?« »Du wirst im Lazarett bleiben und ich soll alleine weiter marschieren.« »Was soll ich machen?« »Die Ketten werden mir bald die Knochen durchfetzen.« »Wenn ich wenigstens ein paar wollene Strümpfe unter die Ketten tun könnte«, fügte Sergej nach einer Weile hinzu. »Strümpfe? Serjoscha, ich habe noch ein paar neue Strümpfe.« »Ach, behalt sie nur.« Katerina Lwowna sagte kein Wort. Sie lief in ihre Zelle, packte in aller Eile ihren Sack aus und brachte Sergej ein paar dicke, blaue, wollene Strümpfe mit grellfarbigen Zwickeln. »Jetzt wird es irgendwie gehen«, sagte Sergej, sich von ihr verabschiedend und ihr letztes Paar Strümpfe mitnehmend. Katerina Lwowna kehrte überglücklich in ihre Zelle zurück und schlief sofort ein. Sie hörte gar nicht, wie gleich darauf Sonetka in den Korridor kam und wie sie erst beim Morgengrauen wieder zurückging. Das spielte sich nur 2 Tagemärsche vor Kasan ab. Kapitel 15. Ein kalter, trüber Tag mit durchdringendem Wind und einem mit Schnee vermengten Regen empfing den Transport vor dem Tore des dumpfen Etappengefängnisses. Katerina Lwowna trat recht frisch und munter ins Freie. Als sie sich aber an ihren Platz stellte, erbebte sie am ganzen Leibe und wurde grün. Es wurde ihr finster vor den Augen, und alle ihre Glieder begannen zu schmerzen. Sie hatte Sonetka in den ihr wohlbekannten blauen, wollenen Strümpfen mit den grellfarbigen Zwickeln erblickt. Katerina Lwowna schleppte sich mehr tot als lebendig vorwärts. Sie blickte wie irrsinnig und wandte ihre Augen nicht von Sergej. Auf der ersten Station ging sie ruhig auf ihn zu, flüsterte »Schurke« und spuckte ihm ganz unerwartet in die Augen. Sergej wollte sich auf sie stürzen, man hielt ihn aber zurück. »Warte nur«, sagte er, sich das Gesicht abwischend. »Wie tapfer sie doch gegen dich ist«, spotteten unterwegs die Sträflinge über Sergej. Am lustigsten lachte Sonetka. Dieses Zwischenspiel war ganz nach ihrem Geschmack. »Ich werde es dir schon zeigen«, drohte Sergej Katerina Lwowna. Vom anstrengenden Marsch bei dem schlechten Wetter ermüdet, schlief Katerina Lwowna mit blutendem Herzen auf der Pritsche der nächsten Etappe ein. Sie hörte gar nicht, wie in die Frauenabteilung 2 Männer kamen. Bei ihrem Erscheinen erhob sich Sonetka von der Pritsche, zeigte stumm auf Katerina Lwowna, legte sich wieder hin und hüllte sich in ihren Kittel. In diesem Augenblick wurde Katerina Lwowna der Kittel über den Kopf gezogen und auf ihren Rücken, der nur noch mit dem groben Hemd bekleidet war, sauste das dicke Ende eines doppelt zusammengedrehten Strickes nieder. Katerina Lwowna schrie auf. Der Kittel, der ihr über den Kopf geworfen war, erstickte aber ihre Stimme. Sie versuchte aufzuspringen, konnte sich aber nicht rühren. Auf ihren Schultern saß ein kräftiger Mann, der sie an den Händen festhielt. 50, zählte schließlich eine Stimme, in der sie unschwer die Stimme Sergejs erkennen konnte. Die nächtlichen Gäste verschwanden ebenso plötzlich, wie sie gekommen waren. Katerina Lwowna befreite ihren Kopf und sprang auf. Niemand war mehr in der Zelle. In der Nähe kicherte aber jemand. Katerina Lwowna erkannte Sanetkas Stimme. Ihr Schmerz wurde nun grenzenlos. Grenzenlos war auch der Hass, der in diesem Augenblick in ihrem Herzen aufflutterte. Sie sprang auf, um sich auf Sanetka zu stürzen, und fiel ohnmächtig in die Arme Fionas, die ihr zu Hilfe eilte. An der Brust der stumpfsinnigen Nebenbuhlerin, die erst vor kurzem den ungetreuen Geliebten Katerina Lwownas vor Wollust zittern ließ, weinte sie nun vor unerträglichem Schmerz. Sie schmiegte sich an Fiona, wie sich ein Kind an seine Mutter schmiegt. Nun waren sie beide gleich. Beide waren im Werte gesunken, beide waren verlassen. Die sich jedem Zufall hingebende Fiona und die Heldin der Liebestragödie, Katerina Lwowna, waren nun einander gleich. Katerina Lwowna fühlte sich aber dadurch gar nicht verletzt. Als sie alle ihre Tränen ausgeweint hatte, erstarrte sie zu Stein und machte sich bereit, zum Appell zu gehen. Die Trommel wirbelt. Die gefesselten und nicht gefesselten Sträflinge stürzen in den Hof. Auch Sergej ist darunter, auch Fiona, Sanetka und Katerina Lwowna. Ein mit einem Juden zusammengeketteter Sektierer und ein Pole an der gleichen Kette mit einem Tataren. Alle drängten sich zuerst zu einem unordentlichen Haufen zusammen, stellten sich dann in Reihen auf und der Zug setzte sich in Bewegung. Ein furchtbar trauriges Bild. Ein Häuflein Menschen, die von der Welt losgerissen sind und auch nicht den Schatten einer Hoffnung auf eine bessere Zukunft haben, watet durch den kalten, schwarzen Straßenkot. Alles ist so hässlich, der unendliche Schmutz, der graue Himmel, die entblätterten, nassen Weiden und die mürrische Krähe, die zusammengekauert in den nackten Ästen hockt. Der Wind stöhnt und wütet, heult und brüllt. Aus diesen höllischen, herzzerreißenden Tönen, die das Grauen des Bildes vervollständigen, klingen die Worte der Frau des biblischen Hiob. Verfluche den Tag deiner Geburt und stirb. Wer diesen Worten nicht lauschen will, wen der Gedanke an den Tod selbst in dieser traurigen Lage nicht erfreut, sondern erschreckt, der muss alle die heulenden Stimmen mit einem noch hässlicheren Geheul übertönen. Das einfache Volk weiß das sehr gut. Es entfesselt dann seine ganze tierische Natur und beginnt, sich selbst, die anderen Menschen und alle Gefühle zu verhöhnen. Es ist auch sonst nicht besonders zartfühlend. Unter solchen Umständen wird es aber noch einmal so roh und boshaft. »Wie geht's, Kaufmannsfrau? Sind euer Wohlgeboren bei guter Gesundheit?« fragt Sergej im frechen Tone Katerina Lwowna, als das Dorf, in dem der Transport die letzte Nacht verbracht hatte, hinter dem nassen Hügel verschwunden war. Gleich darauf wandte er sich an Sanetka, hüllte sie in den Schoß seines Mantels und begann mit hoher Stimme zu singen. »Hinterm Fenster leuchten deine Locken, Schätzchen, ach, mein Jammer schläft nicht, und du schläfst nicht, Kätzchen, mit des Mantels Saume will ich dich bedecken.« Bei diesen Worten umarmte er Sanetka und küsste sie vor aller Augen. Katerina Lwowna sah es und sah es nicht. Sie war wie geistesabwesend. Die Leute stießen sie in die Seite und machten sie darauf aufmerksam, wie sich Sergej gegen Sanetka benahm. Sie wurde zur Zielscheibe des allgemeinen Spottes. »Lasst sie in Ruhe«, trat Fiona für sie ein, so oft jemand von den Sträflingen über die halb ohnmächtige Katerina Lwowna zu spotten anfing. »Seht ihr denn nicht, dass die Frau ganz krank ist?« »Sie hat sich wohl die Füßchen durchnässt«, scherzte ein junger Sträfling. »Natürlich, sie ist ja von Kaufmannsstande und verwöhnt«, versetzte Sergej. »Wenn sie wenigstens warme Strümpfe hätte, würde es ihr wohl weniger machen«, fügte er hinzu. Katerina Lwowna fuhr wie aus dem Schlafe auf. »Gemeine Schlange«, sagte sie, unfähig, sich länger zu beherrschen. »Spotte nur, du Schuft, spotte nur!« »Ich spotte ja gar nicht, sondern meine es ganz ernst. Sanetka hat ein paar vortreffliche Strümpfe zu verkaufen. Ich frage mich, ob die Kaufmannsfrau sie nicht kaufen will.« Viele lachten. Katerina Lwowna ging wie ein aufgezogener Automat weiter. Das Wetter wurde immer schlechter. Aus den grauen Wolken, die den Himmel bedeckten, fielen nasse Schneeflocken herab, die, sobald sie nur den Boden berührten, tauten und den Straßenschmutz noch vergrößerten. Endlich zeigte sich am Horizont ein dunkler, bleigrauer Streif, dessen Breite man gar nicht überblicken konnte. Es war die Wolga. Über dem Strome zog ein steifer Wind, der breite, dunkle Wellen vor sich trieb. Die durchnässten und halb erfrorenen Sträflinge gingen langsam zum Landungssteg und blieben in Erwartung der Fähre stehen. Die nasse, dunkle Fähre kam ans Ufer. Die Begleitmannschaften trieben die Sträflinge auf die Fähre. »Auf dieser Fähre gibt es Schnaps zu kaufen«, sagte einer der Sträflinge, als die von nassen Schneeflocken überschüttete Fähre vom Ufer stieß und auf den Wellen des Stromes zu schwanken begann. »Es wäre wirklich gut, einen Tropfen zu trinken«, sagte Sergej. Zur Belustigung Senetkas machte er sich wieder an Katerina Lwowna heran und sagte, »Kaufmannsfrau, wir sind ja alte Freunde. Kauf mir etwas Schnaps. Geize nicht. Gedenke doch, Liebste, unserer alten Liebe. Weißt du noch meine Freude, wie wir die langen Herbstnächte miteinander verbrachten und deine Verwandten ohne Popen und ohne Küster ins Jenseits schickten?« Katerina Lwowna zitterte vor Kälte, die ihr unter den nassen Kleidern durch Mark und Bein drang. In ihr ging aber auch etwas anderes vor. Ihr Kopf brannte wie im Feuer, die Pupillen waren erweitert, von einem irren, scharfen Glanz belebt und starr auf die Wellen gerichtet. »Auch ich würde gern etwas Schnaps trinken. Es ist zu unerträglich kalt«, sagte Sonetka mit ihrer hellen Stimme. »Kaufmannsfrau, kauf uns doch Schnaps«, drang Sergej in sie ein. »Du hast wirklich kein Gewissen im Leibe«, sagte Fiona vorwurfsvoll, den Kopf schüttelnd. »Das macht dir keine Ehre«, unterstützte der junge Sträfling Gordjuschka die Soldatenfrau. »Wenn du dich vor ihr nicht schämst, so solltest du dich wenigstens vor den Leuten schämen.« »Ach, du Allerweltsschnupftabaksdose«, schrie Sergej Fiona an. »Was redest du vom Gewissen? Vor wem brauche ich mich zu schämen? Vielleicht habe ich sie überhaupt niemals geliebt. Und jetzt? Jetzt ist mir Sonetkas ausgetretener Schuh lieber als die Fratze dieser geschundenen Katze. Was hast du mir vorzuwerfen? Soll sie nur den schiefmäuligen Gordjuschka lieben, oder?« Er blickte auf den kleinen Wachsoldaten, der in Uniformmütze und langhaarigen Filzmantel im Sattel saß, »oder diesen Soldaten da. Unter seinem Filzmantel ist sie wenigstens vom Regen geschützt.« »Und dann wird sie Offiziersfrau heißen«, lachte Sonetka. »Gewiss, und hat auch Geld, um sich Strümpfe zu kaufen«, fügte Sergej hinzu. Katerina Lwowna wehrte sich nicht. Sie blickte immer starrer auf die Wellen und bewegte lautlos die Lippen. Zwischen den hässlichen Worten Sergejs hörte sie die Wogen dröhnen und heulen. In einem sich brechenden Wolkenkamme erschien plötzlich der blaue Kopf Boris Timofejewitschs. Aus einer anderen Welle erhebt sich die Gestalt ihres Mannes. Er schwankt und hält Fedja, der den Kopf gesenkt hat, umarmt. Katerina Lwowna will sich auf irgendein Gebet besinnen. Ihre Lippen flüstern aber, »Wie wir die langen Herbstnächte miteinander verbrachten und die Verwandten ohne Popen und Küster ins Jenseits schickten.« Katerina Lwowna zitterte. Ihre irren Blicke waren auf einen Punkt gerichtet. Sie hob einige Male die Arme, streckte sie vor sich aus und ließ sie wieder sinken. Noch einen Augenblick, und sie beugte sich, ohne die Augen von einer dunklen Woge zu wenden, vor, packte Sonetka an den Beinen und sprang mit ihr über das Geländer der Fähre. Alle waren vor Schreck wie erstarrt. Katerina Lwowna erschien auf dem Kamme einer Woge und ging wieder unter. Aus einer anderen Welle tauchte Sonetka auf. »Den Bootshaken her! Werf den Bootshaken aus!« schrien die Leute auf der Fähre. Der schwere Bootshaken flog am langen Strick durch die Luft und fiel ins Wasser. Von Sonetka war wieder nichts zu sehen. Nach 2 Sekunden warf sie, von der Strömung um ein weites Stück von der Fähre fortgetrieben, beide Arme aus dem Wasser empor. In diesem Augenblick tauchte aus einer anderen Welle, fast bis zu den Hüften, Katerina Lwowna empor. Sie stürzte sich wie ein kräftiger Hecht über eine schwache Plötze auf Sonetka, und beide kamen nicht mehr zum Vorschein. Ende von Abschnitt 3. Ende von Die Lady Macbeth des Mtschanska-Landkreises von Nikolai Leskow, übersetzt von Alexander Eliasberg.